denen ihn entgegen. Denn wir sind nicht allein, denn wir sind stolz drauf, deutsch zu sein. Stopp die Roten, stopp die Roten, stopp die Roten, stopp sie jetzt. Stopp die Roten, stopp die Roten, stopp die Roten, stopp sie jetzt. Treffen sie uns, manchmal brechen sie aus in Hysterie. Wenn man die Idioten, was denkt ihr, wie ihr seid? Komm her, ihr Leuchtringe, sucht ihr etwas Streit? Stopp die Roten, stopp die Roten, stopp die Roten, stopp sie jetzt. Stopp die Roten, stopp die Roten, stopp die Roten, stopp sie jetzt. Stopp die Roten, stopp die Roten, stopp die Roten, stopp sie jetzt. Stopp die Roten, stopp die Roten, stopp die Roten.